Ü7 Textkaraoke. Praxis Dr. Glas. Waren Sie schon einmal hier? Welche Krankenkasse haben Sie? Moment. Nächste Woche Montag um 9.30 Uhr? Ja, das geht auch. Also am Montag um 15 Uhr. Auf Wiederhören.